Kundgabe 3431. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.2.1945. Trost in der Not. Groß ist die Not und sie wird noch größer werden. Und doch brauchet ihr nicht zu verzagen. Denn meine Hand reicht überall hin zur Hilfe, wie sie auch überall hin zur Züchtigung reicht. Ich weiß um eines jeden Menschen willen. Ich kenne eines jeden Herz. Ich weiß um seine Liebe zu mir und zum Nächsten. Und entsprechend leite ich sein Geschick. Vergesset nie, dass ihr einen Helfer habt, der immer bereit ist, seine Kraft und Macht und Liebe euch zu beweisen. Und darum wendet euch zu mir stets und ständig. Rufet mich in Gedanken und bekennet euch so im Herzen zu mir. Dann ist um euch ein Schutzwall guter Geister, die euch betreuen, weil ich es so will. Verzaget nicht, und wenn ihr noch so sehr bedroht erscheint, nichts kann euch geschehen, so ich meine Hand über euch breite. Meinen Schutz gewähre ich allen, die sich mir vollgläubig unterstellen, die zu mir flüchten, von der Liebe des Herzens getrieben. Ich helfe immer und überall, wenngleich euch die Hilfe mitunter nicht bald erkenntlich ist. Denn meine Wege weichen oft von den euren ab, doch sie führen eher zum Ziel. Gehet darum unbesorgt der Zukunft entgegen, denn meine Liebe schützet euch. Amen.